Ja, also My Little Pony ist eine der besten Serien, die es gibt, finde ich. Amen. Aber Miracle, nein, Violet Sparkle ist nicht so cool. Ich mag ja Fluttershy viel lieber. Ja? Ja. Pinkie Pie. Pinkie Pie hat auch was, aber Twilight Sparkle ist, finde ich, die beste. Oh je. Laura, yay. Laura, yay. Willkommen zum My Little Pony Podcast, ja. Podcast Ja. ist klar. Das ist ja auch was Neues, ne? Ja, ne? Gibt's auch noch nicht. Na, wenn du hast eine Ahnung, du hast eine Also, Ahnung. wenn ihr darüber einen Podcast machen wollt, kann ich ganz schnell ganz viele Leute zusammentrommeln. Oh ja, ich auch. Oh mein Gott. Naja. Gut, sie sind immer noch besser als diese komischen Philly-Pferdchen. Was sind für die Pferdchen? Ach, damit rennen die Kinder gerade auf der Arbeit rum. So, ah, guck mal, mein Philly-Pferdchen. Weißt du, das Ding ist so 2 Zentimeter groß und dreimal am Tag darfst du es suchen. Wo arbeitest denn du? Ich bin Erzieher und arbeite zurzeit in einer Kindertagesstätte. Arme Sockel. Ja. Kinderärmer dran Ah, ich glaube, ich bin eher Kinder. dran. Obwohl, wir kommen gut miteinander aus, ne? Ich meine, wir haben einen Keller und der Keller hat ein Schloss. Man jetzt auch leicht falsch verstehen. Nein, so sollte man es jetzt nicht verstehen. Ja, Interpretation, ein freier Gedanke. Nee. Ist ja noch Ja, bis ist noch. Januar. Gedanken sind frei und so, ne? Ach, die Gedanken sind frei. Dö, dö, dö, dö, dö. So, sie will jetzt noch Let's Dance zu Ende schauen, das heißt, wir Boah, fangen ich meine nur an, RTL ne? schauen. Ja. So, ja, ich trinke noch einen Schluck. Weiß nicht, was ist Let's Dance? Naja, Keine Ahnung. so ein RTL-Teil halt. Naja, vielleicht stößt sie ja später noch dazu. So. Du Ja. hattest Themen vorbereitet, habe ich mal gehört. Aber vielleicht sollten wir erstmal unsere Zuhörer begrüßen. Ja, so, genau, das ist eine gute Idee. Ja, hallo, liebe Jedi-Zeit-Community, wir sind's wieder. Der Zü und der. Dementius, hallo, und wir haben Gäste. Ja, viele Gäste. Und die können sich Nein, jetzt drei, mal. Ja, viele hey. Gäste, 3 Stück, immerhin. Die können sich jetzt mal vorstellen, so von oben nach unten durch. Ja, hallo, ich bin der Merlin aka Perry. Ja, und ich spiele derzeit World of Warcraft und Star Wars The Old Republic. Ja, ich bin die Aludose, spiele ebenso WoW wie SWTOR und habe jetzt auch bald vor, GW2 zu zocken. Ja, hallo, ich bin der Tatze und ich spiele zurzeit nur World of Warcraft. Ja, also das ist schon eine große Fächerung. Jetzt haben wir hier SWTOR-Spieler, WoW-Spieler, ehemalige WoW-Spieler, jemand, der Guild Wars 2 zocken will, jemand, der von Forsaken World kommt. Und das war's, glaube ich, an Spielen. Wir haben heute mal ein paar Themen, beziehungsweise Themen, Diskussionen oder einfach mal Denkanstöße. Und es geht im Großen und Ganzen um MMOs und ihre Zukunft. Was für Charaktere spielt ihr? Welches Level seid ihr? Ja, also Ja. in WoW spiele ich einen Level 85 Druiden auf Heiliges Guild. Und den spiele ich eigentlich recht häufig. Und auf SWTOR spiele ich einen Sith Inquisitor auf Hexenkönig Guild Level 12. Fein. Ja, also ich spiele einen 85er Mage auf Arcane geskillt und Frost ist die PvP-Skillung. In SWTOR habe ich einen Söldner 50 und ein Hexer, Sith Inquisitor auch 50. Ja, und da ich nur WoW spiele, habe ich ein paar mehr 85er. Das wäre mein Schurke und mein Todesritter, beide auf Allianzseite. Und meine drei Hordler, ein Druide, ein Mage, Feuer für PvE und PvP und ein Hexenmeister, alles drei Hordler. Oha, alle 85. Also eine ganze Menge, was wir hier schon raushören. Und war sicherlich sehr, sehr viel Zeitaufwand. User joined, okay. Oh ja. Die ihr so verbracht habt, so tagelang vorm Computer oder nächtelang mal durchgezockt. Und da stellt sich... Nicht wirklich. Ja gut, also, wenn ihr Played eingibt, wird da sicher so schon 20 Tage mal stehen oder so. Gehe ich jetzt mal von aus. Da kommt mir der Gedanke Motivation. Ich meine, wir sind jetzt zurzeit in einer Phase, wo die MMOs ziemlich gespalten sind. Star Wars The Old Republic ist jetzt quasi erst erschienen und 5 Monate später schon quasi am Ende. Und World of Warcraft kündigt Mists of Pandaria an und hat auch schon einige Abozahlen eingebüßt. Da, ja, was ist denn eure Motivation so zurzeit weiterzuspielen, einzuloggen? Erzählt mal. Also wenn ich anfangen darf, besteht meine Motivation darin, mit Leuten, die ich kennengelernt habe online oder die ich kenne, aus dem privaten Leben zusammenzuspielen. Das heißt, einfach nur noch Spaß zu haben. Mir geht es jetzt nicht primär darum, jetzt noch große Erfolge im PvE oder PvP-Segment zu erfahren, sondern einfach nur noch, um meinen Spaß zu haben, weil mit Cataclysm hat Blizzard sich wirklich einen Fehlgriff erlaubt, den sie so schnell nicht mehr machen dürfen. Wie meinst du das? Ich meine, ich habe jetzt mit meinem Hunter eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Erzähl mal, was ist für dich der Fehlgriff so? Für mich ist es eigentlich kein Fehlgriff. Ich finde, das Addon an sich ist gelungen. Im Großen und Ganzen. Ich meine, sie haben nicht die Ziele erreicht, die sie erstrebt haben, aber man sieht ja an den großen Gilden, dass sie sich immer mehr zusammentun und danach doch wieder scheitern und sich auflösen. Und da sehe ich halt darin, dass die Raid-Erfolge von Europa, also die wurden ja erst von der USA nach Europa übergeben worden. Genau. Und jetzt sind sie, so langsam fallen sie in die Hand der Asiaten, was jetzt nicht rassistisch klingen soll, aber es ist einfach so. Das ist ja eine interessante Entwicklung, wenn ich jetzt an meine WoW-Zeit zurückdenke, so First Kills war dann meistens so, wie hießen die noch, die hier, die Hordengilde. For the Horde. Genau, For the Horde. Und ja, es hat schon damals mit den Bossen relativ lang gedauert, bis sie lagen. Wie ist denn das zur Zeit? Ist das immer noch so Patch erscheint, es dauert so 2-3 Monate, dann liegt der Boss? Nein. Nein, also Patch erscheint und es dauert einen Raid-Abend und der Boss liegt. Ja. Hero-Mode vielleicht höchstens 2 Wochen, aber dann war es auch wieder. Ja, dann dauert es aber auch schon lang. So. Das heißt, ich höre jetzt daraus, WoW wird immer einfacher. So ist es. Also einfacher in dem Sinn, wenn du eine eingespielte Gilde hast oder halt mindestens 5 Leute, die auch was taugen. Ich würde jetzt nicht einfacher sagen, weil einfacher... Also random kriegst du eigentlich gar nichts mehr gebacken, seit einfacher Kappa draußen ist. Ich finde, einfacher ist zu allgemein begriffen. Ich denke mal, Blizzard hat sich die Casual Gamer als Ziel gesetzt und die werden jetzt auch recht redlich bedient. Was seine Vor- und seine Nachteile hat. Und die Nachteile sind halt dementsprechend, dass die Raids zu einfach werden. Wie es momentan ausschaut. Weil der Lichtkönig, da hat man Ewigkeiten gebraucht, bis er HC down war. Und bei Deathwing hat es noch nicht mal 2 Wochen gedauert, da war er HC down. Wie ich das mitbekommen habe. Aber relativ wenig hier, wenn ich das höre. Also, ich kann mit Casual Games relativ wenig anfangen. Ich spiele zwar im Moment Forsaken World, was wohl Spitze der Casual Games ist, aber ich komme so aus Ultima Online-Zeiten und sowas und kann mich mit sowas überhaupt nicht anfreunden. Das wird mich wieder total stören. Wird mir das Gefühl am Spiel kaputt machen. Ja, aber das ist halt die Zielgruppe, die sich ja jetzt Blizzard in den Fokus gezogen hat. Na, ich sag nur LFR-Duel. Ja, was aber auch wieder Vorteile hat. Nee, Weil es für gibt Leute, die noch ein überhaupt nicht raiden Tool. gehen, die können wenigstens mal den Raid ziehen. Was gibt's denn jetzt für ein schickes Tool, LFR? Looking for Raid Tool. LFR ist ein Tool, das sucht automatisch einen Raid zusammen aus 25 Spielern. Hat Was? den Vorteil, dass man auch mal ab und zu für einen 20er gehen kann. Allerdings ist der Anspruch dieses LFR-Raids, ich sag's mal so, ein Kleinkind mit 2 Jahren könnte es auch schaffen. Oh Man muss es ja jetzt nicht je. übertreiben, aber Die Ini hat überhaupt gar keinen Anspruch. Also. das sind Fünfer-Innis, schwerer, sagen wir es mal so rum. Ja. Alles klar. Ja, das ist sowas, was mich jetzt zum Beispiel bei SWTOR demotiviert, wenn ich jetzt gerade Tool höre. Ich bin dafür, dass in SWTOR mal langsam so ein Looking for Group Tool eingeführt wird. Sie weigern sich dagegen und jetzt höre ich, bei WoW gibt es schon das Looking for Raid Tool. Was heißt Yay! sich weigern bei SWTOR? Es wurde doch schon angekündigt, dass mit 1.31 kommt. Nee, Serverintern aber nur. laut Twitter, wie war das, Dementius? Du hattest doch da mit ihm getwittert, ne? Ja, ich hatte mit dem Community-Menschen von SWTOR getwittert und der hatte geschrieben, dass er das nicht, also dass sie das wahrscheinlich nicht einführen oder nicht in dem Maße, wie es gewünscht ist, weil die davon ausgehen, dass SWTOR ein Hardcore-Rollenspiel ist. Und dass, wenn dieses Tool nicht in das Spiel integriert ist, das heißt, wenn es da nicht eine Konsole gibt, die man bedienen muss dafür oder so, würde es das Spielgefühl kaputt machen. Ja, soweit von Twitter-Seite aus, ne? Ja, kann den ja noch mal gerade fragen, vielleicht antwortet der. Vielleicht antwortet der im Laufe des Podcasts, ja, können wir mal gucken. Ich meine, Gerüchte gibt es viel. Ich weiß nur, dass darüber momentan in den Foren diskutiert wird. Ja, also es wäre auf jeden Fall schön. Ich würde mich auch darüber freuen. Und Wichtig ist mir dabei nur, dass nicht, wie es momentan bei WoW ist, das Server-Gemeinschaftsgefühl verloren geht. Das ist ja jetzt in WoW total verloren gegangen. ja, Man das hat. war ja auch bei mir der Grund, weswegen ich mit WoW aufgehört habe, weil dieses Realm-übergreifende ist meiner Meinung nach eine Störung der Serverökonomie. Niemand kennt mehr niemanden und die Leute haben kein Problem damit, mitten im Raid die Gruppe zu verlassen. Oder mitten in der Fünferinstanz, sagen wir es so, damals. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, in WC-Zeiten, da hat man sich ja ordentlich angestellt, hat man sich schön benommen Oh ja. und damit man ja nochmal mitgenommen wird. Und Ja. das hast du heute nicht mehr. Du kommst in die Gruppe rein, sagst Hi, wirst durchgebufft, flamest vielleicht nach einem Vibe und danach ist bye. Fertig. Hast deine Marken, hast dein Epic-Equipment, das war's. Das gab's zu WC- und Classic-Zeiten nicht. Und zu Ja. großen Teil von ICC-Zeit auch nicht. Ja, und die Ninja nimmt immer mehr zu. Oh, Das Ninja LFR-Tool, das Looter. lädt schön dazu ein, dass du, obwohl du es überhaupt nicht brauchst, einfach mal Bedarf drauf machst und es meistens auch noch funktioniert. Ja, aber das wollen sie jetzt auch komplett ändern. Was weiß ich, was sie da vorhaben. Ja, pass auf, zum Thema Veränderungen und Verbesserungen wollte ich eigentlich gleich zu euch kommen. Wir sind jetzt quasi mitten schon im Thema Fuck-off-Momente. Wisst ihr, was das bedeutet? Wo ihr Momente, wo euch man sich denkt. denkt, nee, ich höre jetzt auf. Genau, was sind so die Momente, die ihr so erlebt Ja, habt in letzter Zeit, wo ihr dachtet, deswegen habe ich so. auch ein Jahr lang WoW-Pause gehabt bis vor kurzem. Ja, bei mir sah es genauso aus. Auch wegen jetzt den Den Grund Cutter. hier. Den Cutter, ja. Ich kam rein, was passiert? Ich sammle mir Mühe und Not mein ganzes Equip zusammen, hock da ID für ID dran, mach die erste Quest in Cutter, grünes Item gleich zigmal besser wie mein Epic. Also. Ja, da kann ich mich noch an der Zeichnung erinnern. Da war damals ein Hexenmeister. Wo war das? Ein Classic war das, glaube ich. Ein Hexenmeister voll ausgerüstet, total geniales Equip. Kommt auf die Burning Steps, nicht Burning Steps, Dingsbums da auf der Höllenfeuerinsel an und trägt dann so ein Gummientchen und so mit sich rum, so Thema Item Wipe, ne? Ja, auf jeden Fall brauchst du jetzt zum Beispiel als Heiler, ich habe zu WoTLK also am meisten Heiler gespielt, also Bäumchen. Da hat das Heilen noch Spaß gemacht. Da hast du auch schon mal ein Vibe in Kauf genommen. Aber hier, da vibest du eigentlich nur noch, wenn du nicht das passende Equip hast. Vorher konntest du ohne Equip sogar was reißen, wenn deine Klasse spielen konntest. Und jetzt bringt Klassenverständnis gar nichts mehr, jetzt brauchst du wirklich Equip dazu. Weil sonst verlierst du Mana en masse oder HPS-Stimme nicht oder sonst irgendwas. Na super, also Equip zählt mehr als Skill. Ja, jetzt brauchst du mehr Equip als sonst irgendwas. Vorher hast du als PvEler, wenn deine Klasse beherrscht, hast in Arena zum Beispiel die PvPler abgezogen. Wenn du ein passendes Mate hattest, wo seine Klasse auch also spielen konnte. Und jetzt, wenn du reingehst, da kommen die dir erstmal so mit 3.000-4.000 Abhärtung entgegen. Aber was mich jetzt auch speziell mit den Stats und den Items stört, dass es mit jedem Add-on einen Sprung gibt, dass man das 3- oder 4-fache an Schaden und Leben raushaut. Ja, da habe ich ein interessantes Gerücht gelesen oder beziehungsweise am Rande mitbekommen über Solution Damage. Habt ihr davon schon mal was gehört? Jo. So, dass die Bildschirme in den nächsten Patches oder sagen wir Content-Add-ons so hoch sein werden, dass die Zahlen quasi den ganzen Bildschirm überdecken. Und Blizzard hat sich da die Möglichkeit ausgedacht, mit Solution Damage zu rechnen. Also ein S gleich 100k Damage oder so. Irgendwie so war die Rechnung. Fand ich interessant. Müsst ihr da irgendwas von? Oder ist der Damage mittlerweile so hoch, dass die Zahlen so den Bildschirm füllen? Also Blizzard hat ja jetzt, will ja jetzt mit Mob die Kommas. Okay. Jetzt ist er irgendwie weg. Aludose? Ja, ich glaube, sein Rechner spinnt gerade wieder. Oh ja, dann warten wir kurz. Ja, also aus Heiler-Sicht kann ich eigentlich nur sagen, dass wenn ich als Druidenheiler im Raid bin, vor allem im 25er, sag ich mal, dann kann ich teilweise nicht mehr ganz erkennen, was vor mir passiert, weil so viele Heilungen offen sind, dass ja, ist schon verwirrt. Ja, da bin ich ja bei SWTOR, wenn ich jetzt da zurückdenke, so. Ich habe einen 50er Attentäter und wenn ich da Damage austeile, freue ich mich so über dreistellige Zahlen. So 4000 oder so als Crit. Was halt hier jetzt in Anführungsstrichen scheiße ist, ist, dass du vorher in ICC dich gefreut hast, wenn du im Durchschnitt 20-30k DPS gefahren hast. Da warst du schon einer der Besten. Ja. Und das fährst du jetzt schon Minimum als Tank. Oha. Ja, also was ich jetzt vorhin sagen wollte, bevor mich meine blaue Karte da rausgehauen hat. Blizzard will ja jetzt mit Mob die Kommazahlen einführen. Also die Kommazeichen in den Schadenszahlen. Also sind dann ab 1000 gibt es ein Komma. Also 1000 und dann damit man da ein bisschen erkennt, wie viel Damage man macht. Und am gravierendsten finde ich die Änderungen bei dem Leben an den Wachen. Momentan haben die Wachen ungefähr 123k. Ja. Jetzt haben die Wachen um die 650k in der Mob-Beta. Und da sieht man schon die Relation zu den Alten und das ist extrem. Das stimmt wohl, ne? Also, ey, das ist ja wirklich extrem, wenn ich mir das so vorstelle. Und der Schaden wird da angeglichen, dann wird das ja wirklich so mal so 200.000er Crits geben oder so. Oder da sag ich schon? Nur der Panda aus dem nächsten Addon. Der soll angeblich laut der Beta eine Fähigkeit bekommen. Wenn, sag mal, der Bär oder Panda oder was es sein soll, der hat jetzt 90k Life und der Mob hat 60k Life, dann macht er einen One-Hit draus. Oh. Das ist krass. Der verbraucht zwar immens viel Mana oder Energie oder was es bei dem sein soll, aber naja, ist halt ein One-Hit-Attacke. Das ist schon krass. Da frage ich mich, wieso sollst du da überhaupt noch irgendwie was machen, wenn du jetzt dann eh so einen Panda nimmst, wenn wartest, bis der Low HP hat, haust einmal drauf, fertig. Ja, vor allem PvP dürfte dann interessant werden. Hey, 10-0 gewonnen. Ja, ungefähr so kann man sich das dann vorstellen. Yay, das ist ja sehr motivierend. Ja. Machen die das als Anreiz, um das neue, damit die Leute das neue Atom spielen und quasi nochmal von vorne anfangen mit einem Bärchen oder was soll das? Ich meine, das ist ja balancing-technisch ein totaler Griff ins Klo. Gut, das ist beim Blizzard immer so. Oder warum gibt's mit jedem Add-on einen neuen Talentbaum? Ja, stimmt. Also Talentbaum, Resets und Änderungen gab's ja früher schon massig. Na gut, ich hab... Ich mein, was das Thema Balancing angeht, braucht man sich ja nur mal einen Blutdk anschauen. Also der kann mal locker mit 80k DPS vorne im Raid stehen und er stirbt einfach nicht. Also irgendwie Schaden kommt rein, Anti-Magic Shell. Das kann er einmal jede Minute machen. Das bedeutet, dass wenn ein Boss versucht, ihn zu töten, das ist fast unmöglich, würde ich sagen. Ich sag nur PvP gegen den Blutdicker. Das beste Beispiel heute mit Aludose im WG. Wir stehen da mit 10 Mann an der Base, auf einmal kommt Blutdicker, rennt rein und hält locker 5 Minuten durch. Boah. Ja, ich habe schon einen Screenshot gesehen. Ich meine, ich habe Blizzard ja bei Facebook geliked und da haben sie einen Screenshot gepostet, passend zur neuen Arena-Season. 2 Blutdickers treffen sich in der Arena. Beide Arena-Partner tot, die Blutdickers machen Lagerfeuer, setzen sich hin. Ja, so nach dem Motto, also Blutdicker kriegst du nicht platt. Ja. Da musst du wirklich alles timen, also jede mögliche CC, den du hast, gut einsetzen, weil sonst hast du überhaupt keine Chance. Wenn du den nicht im Stun hältst oder fierst oder was weiß ich was, dann ist der so schon wieder auf 100%. Hm. Ja, aber seid ihr PvP aktiv oder ist ja, das nur schon. So zwischendurch? Also ich will jetzt mehr PvP machen für die nächsten 6 Monate, bis in September angeblich Mob rauskommt. Was eh nicht stimmt, aber egal. Ja, wir kennen ja Blizzard. Soon ich sag nur, PvE ist sinnlos wegen den ganzen Mob-Dingern da, diese grünen Items, die dann schon weitaus besser sind. Also das lohnt sich überhaupt nicht mehr zu farmen. Das ist ja also. Der einzige, wo ich farmen werde, ist mein Tank und alle anderen lasse ich jetzt so vor sich hingammeln, bis Mob rauskommt. Dann soll er jetzt auch noch die. Nebenbei noch schnell 5 Chars hochziehen, bis die ganzen Slots voll sind und dann passt die Sache. Ja. Ja, dann kriegt man noch einen 11. Charakter-Slot und dann werden die Erfolge noch account-übergreifend und was weiß ich. Ja, also ich bin eigentlich hauptsächlich PvE-Spieler, liegt aber auch daran, PvP macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Hast du nicht mit uns gespielt? Das stimmt. Da macht sogar das Verlieren Spaß. Ja, PvP hört sich für euch teilweise mal motivierend an. Ne? Also das Einzige, was gerade Spaß macht. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt, sagen wir mal, immer montags oder mittwochs, wie es früher bei mir war, zum Raid antanzen, der dann wahrscheinlich kurz bevor wieder abgeblasen wird, weil irgendein Heiler fehlt und du keinen anderen mitnehmen kannst, weil sie alle zu dumm sind. Ja. Bevor ich mich da lang umärge, hole ich mir ein paar Leute, mach PvP. Gerade mal so eine kleine Frage am Rande, wo du so dumm sagst, komme ich auf das Thema Altersdurchschnitt in WoW, was schätzt du denn? Also Horde auf Arthas kann ich jetzt nur sagen, dass der Durchschnitt bei 25 plus ist. Alles klar. In unserer Gilde ist zum Beispiel jetzt der Durchschnitt wirklich 25 plus. Ich bin mit unter der Jüngsten mit 20. Also ja, bei Amantul würde ich jetzt mal so schätzen, dass der Altersdurchschnitt bei 20 plus liegt, weil wir auch relativ viele Sportler haben, die drunter liegen. Das ist eigentlich eher die kleinere Zahl. Also ich kann jetzt bei Ulua auf dem Server, den ich spiele, nur so sagen, wie ich die Leute kennengelernt habe. Und ich habe meistens so Leute über 30 kennengelernt. Also würde ich mal den Alterdurchschnitt dieses Willems auf 25 schätzen. Also doch ein recht hoher Altersdurchschnitt, hätte ich nicht gedacht. Was denkt ihr denn, wenn Mob einschlägt? Was passiert mit dem Altersdurchschnitt? Also ich denke, der Altersdurchschnitt wird drastisch runtergehen. Schon allein dadurch, dass man ab dann ja auch quasi Pokémon spielen kann. Oh ja, Pokémon. Obwohl eher die ältere Generation in WoW Pokémon schätzen und lieben gelernt hat, weil... Ja, ich meine, wir sind mit Diddleblätter aufgewachsen, haben die getauscht, haben dann Pokémon-Editionen gespielt, Rot und Blau, ne? Was kam dann? Yo-Yos haben wir gespielt, Yu-Gi-Oh-Karten, ne, das war schon zu spät. Ja, also Yu-Gi-Oh-Karten habe ich gerade noch so mitbekommen. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen, also... Also ich bin mit Pokémon und Magic aufgewachsen. Dann kam irgendwann dieses Digimon und das Dragon Ball Z-Fieber. Genau. Ach ja, Nostalgie. Ja, können wir auch mal machen, den Nostalgie-Podcast. Ja, Zu dieser Zeit hatten noch Spiele Story und nicht nur Grafik. Das stimmt. Und dann kann ich dann auch ein bisschen mehr über meine Ultima Online-Erfahrungen reden und über Rollenspiele, die keine Quest haben. Ja, Rollenspiele, die nur noch mit dem Stift geschrieben wurden. Da gab es nicht sowas wie Grafik. Ja, ein Blatt Papier, ein Stift und zwei Würfel. Genau. Ein düsteres Ritual. Und wir haben uns auch noch verkleidet, um das zu spielen. Ja. Ja. Vielleicht ist das auch ein Problem, was der Motivation zu schaffen macht, dass einfach zu viel vorgegeben ist. Du musst irgendwie ein Ziel erreichen. Und wenn du das erreicht hast, gibt es nichts weiteres mehr. Und man hangelt sich von Quest zu Quest nach vorne. Das ist irgendwie, ist doch klar, dass es dann keine Langzeitmotivation gibt. Andere Spiele wie EVE Online, die haben seit Jahren unglaublichen Zuwachs, weil es da sowas nicht gibt, weil das wieder back to the roots, back to pen and paper und man macht sich sein eigenes Spiel, seine eigene Geschichte. Vielleicht ist das auch wieder die Zukunft von Spielen. Wenn man jetzt die Zukunft von Spielen, wenn man jetzt darüber redet, da habe ich jetzt vorgestern einen Bericht auf Golem gelesen, dass der Spiele-PC, wie wir ihn jetzt kennen, schon zum vierten Mal ausstirbt, weil die neue Konsolengeneration vor der Tür steht. Und irgendein Computer, Fritze Heini, Experte, hat gesagt, dass auch irgendwann mal die MMOs den Weg zu den Konsolen findet und da durch der komplette Tod des PCs eingeleitet wird. Doch, klar, ich glaube daran, weil ich hatte ja eine Zeit lang eine PlayStation 3 und du kannst ja da Tastatur anschließen, Maus anschließen und es ist halt wirklich eine Konsole, die super funktioniert und ich kann mir doch vorstellen, dass die Leute irgendwann, wenn man es so sieht, Blizzard entwickelt gerade eine WoW-App fürs iPad. Also denke ich, ist es auch möglich, MMOs wie WoW oder Ion oder sonstige erfolgreiche Spiele auf die Konsole zu verlegen. Ich meine, Tastatur schnell per USB oder HDMI mittlerweile angeschlossen. Ne, HDMI nicht, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Tastatur. Ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, Tastatur ist halt die Auflösung. Ja, was ich hab's ja selber noch gemerkt, von daher. Was ich für wahrscheinlicher finde, kennt ihr Quake Live? Nein. Nein, das ist im Prinzip Quake 3 Arena. Aber die Mechanik, die dahinter läuft, also das Spiel ist jetzt nicht das Wichtige, sondern die Mechanik, wie dieses Spiel läuft. Das läuft so, dass man das auf dem letzten Schrott-PC spielen kann, weil das ganze Rechnen passiert auf einen Server und man kriegt im Prinzip nur einen Stream. Und da sehe ich irgendwie die Zukunft der Spiele, dass man nicht mehr den neuesten und schnellsten PC braucht, sondern dass das einfach das Bild gestreamt wird. Und wenn das gut läuft, wenn man schnelle Verbindungen hat, also eine schnelle Internetverbindung, dann wird eine schnelle Verbindung. Eine schnelle Verbindung, das. Dazu kann ich ja auch nur eins sagen. Die Parteien schreiben das immer wieder in ihren Wahlprogrammen und es passiert am Ende gar nichts. Das Problem ist, es gibt ja momentan schon dieses Streaming-Modell, aber es findet einfach keinen Anklang. Weil ich denke mal, es wird jetzt mit Sicherheit noch ein, zwei Konsolengenerationen geben, bevor das wirklich marktreif wird. Also dieses Spiel läuft bei mir relativ gut. Ja, du hast ja auch eine Wi-Fi 32.000er Leitung, aber guck mal jetzt so Deppen wie ich, die bei der ersten Wohnung und keine Ahnung von nix, einfach mal Internet von mit 2000er Leitung damals abgeschlossen haben, die sind dann schon eher so, Fail, ne? Ja, oder so wie ich wohne auf dem Dorf und ja, wir haben eine DSL-Leitleitung, also wo ihr noch eine 1000er Leitung oder 2000er Leitung habt, habe ich eine 300er. Ja, ich wohne ja mitten in der Mainzer Innenstadt und selbst wir kriegen nur maximal 16.000 rein, weil hier die Nachbarn sich gegen Glasfaser ausgesprochen haben. Na super. Das muss man auch nicht verstehen. Die waren einfach schlecht informiert, denke ich. Ich weiß es auch nicht, auf Nee, jeden Fall. Glasfaser war doch das mit dem WLAN und Strahlen und so, ne? Nee, Glasfaser war Kabel, Fernseh und Internet. Diese 100K-Leitungen, die Unity Media und Kabel Deutschland da anbieten oder wie auch immer die alle heißen. Weiß. Ha, dann kann ich euch noch bald alle auslachen. Sag nur, nach dem Ja. Umzug, wir ziehen altes Firmengebäude und da ist noch eine Firma drin und die bieten eine 40.000 Leitung an, die der Firma gehört. Ja, Eieiei. Telekom würde zwar für mich diese 50 kV DSL-Leitung anbieten, aber wenn man da das Kleingedruckte liest, steht da unten maximal 200 Gigabyte Download- und Upload-Rate insgesamt und ab dann wird es auf 6.000 gedrosselt. Also dafür 10 Na, Euro mehr im Monat auszugeben, sehe ich überhaupt lohnt nicht nicht ein. wirklich, ne. Das ist wirklich sehr wenig. Ja, jetzt sind wir beim Thema Streaming angekommen. Auch eine interessante Wendung. Und ja, Zukunft orientiert. Zukunft in World of Warcraft, Zukunft in Sachen Patches. Was für Patches, auf welche Patches freut ihr euch? Ist irgendwas angekündigt? Was wünscht ihr euch und welche Verbesserungen wünscht ihr euch? Ich würde ja sagen, Verschlechterung zwar der DKs. Ja, gut, das ist ja was anderes. Es geht ja jetzt nur darum, um neue Features, nehme ich mal an. Ja, genau. Können den Panda zum Beispiel könnten sie mal rauslassen, das bringt überhaupt nichts. Aber Panda gehört eben nun mal zu der zur Warcraft-Geschichte zu und es gibt diese Pandas in World of Dann sollen sie Warcraft. das wie die komischen Goblins damals in Gadgetzan und so nebenbei mit einbinden. Fertig. Und ich kann auch diese ganzen Flames in den Foren nicht verstehen, von wegen Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda. Pandas gibt es länger als Kung Fu Panda in WoW. Das ist allerdings richtig. Gab es Also, die Dinge ich in sag nur, Warcraft wie es bei 3? den Goblins war. Du hattest den ganzen Raid voller Goblins. Jetzt wirst du wahrscheinlich den ganzen Raid voller Panda haben, wo jeder tanken, healen und DD machen kann. Mhm. Werden auch wieder massig Szene-Events kommen? Worauf ich mich aber jetzt in Mists of Pandaria am meisten freue, sind die PvE-Szenarios und die Weltbosse, die endlich wieder drin sind. Ja, Weltbosse haben damals Spaß gemacht. Ich weiß noch, mit meinem Hunter habe ich hier den beim dunklen Portal immer in die Base gezogen, gekitet und habe den da von den Wachen liegen lassen. Dann gab es so nette Menschen, die die Weltbosse in Städte gezogen haben. Ja, genau so einer war ich. Die dann da ausrasten lassen haben. Oder kann sich noch jemand an das Pre-Event von BC erinnern, als dieser Lord irgendwas durch Sturmwind und so gelaufen ist und einfach mal die Der alle Kazak, getötet ne? hat? Lord Kazak war das. Doom Lord Genau, Kazak. genau. Ja, kann ich mich noch dran Ich sag erinnern. nur das Event, bevor du also Onyxia betreten konntest. Oh. Wo Oh, die ja, mit komische dem Königin Drachen da im oben plötzlich zu so Thronsaal. einem Drachen wurde und alles. Nein, danke. Ja, das waren doch die Sachen, die so. Also, mir haben die immer extrem viel Spaß gemacht im Oh Spiel. ja. Ja, mir Oh nicht. ja. Ich habe zu der Zeit, also kurz davor mit WoW angefangen, lauf da rein, denk mir nichts. Auf einmal stehen da überall Drachen, greifen einen an. Also so lustig fand ich das nicht. Also schon. Ich meine, ich habe mich totgestellt. Oder als noch diese Hexapads da, die man zu fünft beschwören musste. Wenn man die Kontrolle über die verloren hat, dass die erstmal alle angegriffen haben. Wenn man das Die dann im AA gemacht hat, war das Höllenbestie. richtig lustig. Ja, klick auf dieses Portal, um eine Höllenbestie zu beschwören. Och, hör auf mit diesen Makrohexern. Die sind aber Gott sei Dank ausgestorben. Generell Ja. Hexer sehe ich wenig mittlerweile. Macht doch überhaupt keinen Spaß mehr. Meiner steht auch 85 rum und der fängt schon durch Spinnweben ein. Die Warum Makros waren kein. ja nur durch so ein Curse-Plugin. X-Meister ist an sich langweilig geworden. Keine Dots mehr? Ja, doch schon, aber so ein Dot, du kannst sagen, mit so einem Dot kannst du einen Boss gut runterhauen, also das ist langweilig. Im PvP, wenn er nicht gerade irgendwie was massig Schaden hat, sag mal jetzt Destro. Ja, es macht einfach keinen Spaß mehr, alles andere. Vorher kannst du sagen, ja komm, Dotlock und Bäumchen, das ist das Beste. Ja, und jetzt, wenn du reingehst, Dotlock und Bäumchen, nimmst du auseinander wie nix. Scheiß-Kombo mittlerweile. Alles klar. Dabei macht es mehr Spaß, zwei Schurken in einem Team zu haben, wie dass du da ein Bäumchen und einen Warlock spielst. Also Das das neue Talentesystem von Blizzard, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das hat doch nichts mehr mit Talente zu tun oder Skilltree oder so. Was besonders da du auf Stufe 10 als Priester schon Sühne gelernt bekommst, wenn du Diszi anklickst. Ja. Wo du früher runterskillen musstest bis zum letzten Teil. Ja, und du bekommst in Mist of Pandaria deine Skillung aufgedrückt, deine Fähigkeiten aufgedrückt, dann kannst du dir noch 5-6 Fähigkeiten zusätzlich aussuchen, die genauso nützlich sind wie Kartoffelbrei in dem Spiel. Alles klar. Aber das ist ja bei Diablo 3 ist das ja. Ja, das ist der größte Schwachsinn. Entschuldigung. Dass man überhaupt nicht mehr selber skillen kann, sondern dass man die Fähigkeiten automatisch lernt und nichts dann ändern und nichts vorgeben kann. Das hat nichts mehr mit Diablo zu tun an sich. Also. Und wenn die das jetzt bei WoW irgendwie das Modell übernehmen, wenn auch nur teilweise, vielleicht ist das denen ihr neues Marketingteil, dass die denken, wir brauchen keine Spieler mehr, die mitdenken, sondern wir brauchen Spieler, die Geld bezahlen. Und das war. Ja, klar, so ein Markt, ganz einfach. Ja, was ich zum Beispiel damals noch ganz schön fand, war, dass man halt beim Druiden die einzelnen Formen noch wirklich Quests machen musste. Außer halt Baum und Eule, das konnte man ja mitskillen. Aber es ist ja jetzt auch nicht mehr drin, du kriegst die Form einfach so zugesteckt. Wollen wir die Parler-Quest machen? Oh, warum? Das war noch Zeit. Ja, in Solomons, ey. Musste man doch die fürs Reittier hier Räuchergefäß und alles aufstellen. Fürs Epic Mount. Das kann ich mich noch dran erinnern. Jedes Mal dieser Satz: Wollen wir die Parler-Quest machen? Ist aber einiges weggefallen. Also von daher, wenn ich jetzt an Dual denke, so alle Talentspezialisierung, vor 1000 Gold. Und jetzt kostet es mittlerweile 10 Gold. Du kannst, glaube ich, 10 Level früher sogar lernen. Oha. Ja. Mir hat jetzt halt der Ansatz, den sie in Kataklysm am Anfang hatten, schwer, sehr gut gefallen. Aber den sie gleich schon wieder vergessen haben. Die Innis waren am Anfang auf HC knüppeldicke. Und heute? Das ist noch eine Lachnummer. Ja, heute gehst du rein, nimmst dir einen Tank mit und einen guten Heiler und mindestens und nur einen einzigen guten DD und kannst ihn sozusagen zu dritt machen, weil der Tank schon genug Schaden macht. Das... Also ich würde schon sagen, du brauchst noch nicht mal mehr einen guten DD. Also brauchst du noch einen Blut-DK. Fertig. Ja, oder einen Blut-DK. Also, aktuelles Erlebnis war 2 Stunden des Zwielicht-Inni, Endzeit, da kannst du ja gegen Sylvanas kämpfen. Wir sind aus irgendeinem Grund mit 4 Charakteren gestorben. Blut-DK war noch am Leben. Der Blut-DK hat das Vieh noch klein gekriegt. Der hat es getötet. Ohne einen Heiler, ohne einen Damage-Dealer und sonstiges. Ja, da kann man auch gleich einen MMO-Rail-Shooter machen. Das ist dann genauso gut. Ja, aber was ich jetzt beobachten durfte in der Mist of Pandaria-Beta, da habe ich mal die neuen, die kleinen Innis gespielt, die sie leicht verändert haben. Die haben ja unter anderem auf Lammschlund wieder geändert. Und die haben da jetzt für die kleinen Anfänger, okay, was heißt Anfänger? Wenn man sich anmeldet, trifft man nur noch Spieler, die diese Erbstücke anhaben. Da haben sie jetzt auch kleine Movement-Passagen eingebaut. Unter anderem gibt es in dem neuen Scharlachroten Kloster ein Event, da, bevor man zu dem Boss geht, muss man so ein Schild anklicken. Und wenn man das Schild nicht anklickt, verliert man sehr viel Schaden und ist am Ende sogar tot. Und das sind so kleine Features, die finde ich ganz nett und gerade auf Low-Level-Innis. Ja, da denke ich jetzt ein bisschen an Forsaken World, was ich ja auch spiele. Naja, im Moment pausiere. Da gibt es eine Instanz, da geht es nicht darum, viel Schaden zu machen, sondern das heißt der Zirkus und ja, dementsprechend ist das auch. Man muss bestimmte Aufgaben erledigen. Da ist zum Beispiel ein Raum voller giftigen Nebel, der dich ziemlich schnell killt. Das heißt, das ganze Leben tickt unheimlich schnell runter. Und man muss von einer Seite des Raums zur anderen Seite des Raums. Und da ist so ein Lichtkreis, der sich ständig bewegt und er heilt einen. Und man muss dann diesem Lichtkreis hinterherlaufen und versuchen, da reinzukommen immer wieder, um das zu überleben und am Ende auf die andere Seite zu kommen. Oder es werden ja Matheaufgaben gestellt tatsächlich und man muss dann ausrechnen und entsprechend viele Leute auf zwei Seiten einer Waage stellen, um die Ergebnisse damit darzustellen und sowas. Das ist dann schon um einiges interessanter. Also bei Star Wars haben wir auch sowas Ähnliches. Wir haben das Kollegoiden, glaube ich, Kriegsspiel, in dem man halt ein paar Schalter umlegen muss während des Bosskampfes und man darf die anderen dann halt quasi mal kurz einsperren. Dann muss der eingesperrte einen Schalter legen, so werden neue Wege freigeschaltet. Das ist auch nochmal was anderes und macht das Spiel, finde ich, ein bisschen interessanter. Also sowas in World of Warcraft mal wäre schon nice. Ich kann auch noch einen kleinen Erfahrungsbericht aus Rift abgeben. Ich habe ja eine Zeit lang Rift gespielt und was mir da sehr gut gefallen hat, waren die versteckten Rätsel, die überall auf der Welt mal aufgetaucht sind und die man dann teilweise nur in der Gruppe geschafft hat. Ich kann das jetzt nicht wirklich beschreiben, da ich noch keine Rätsel mitgemacht habe, aber die waren knifflig, schwer und man hat am Ende dafür, soweit ich das mitbekommen habe, auch eine kleine nützliche Belohnung dafür bekommen. Und das hat anscheinend auch sehr gut Anklang gefunden. Ja, so oder Sachen, so Farbrätseln oder so Mathe-Rätseln oder so Bewegungsrätsel hatte. Ja, so Sachen, finde ich, machen das nochmal ein bisschen interessanter. Und gut, ich will jetzt nicht sagen, aber wer stundenlang die Hardcore-Gamer vom Computer hängt, verdummt wirklich irgendwie so ein bisschen. Und so ein bisschen Gehirnjogging so beim Gaming tut doch sicher mal gut. Ja, ich würde sagen, damit triffst du es auf den Punkt. Weil, wenn ich mir das angucke, ich habe mir mal einen Guide durchgelesen zum Hunter, weil irgendwann werde ich sicher wieder zu WoW greifen, aber nur nicht jetzt. Und Priolist und Rota und alles, du drückst immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rennst geradeaus aus der Void Zone raus. So ein bisschen Anspruch darf da doch schon noch kommen. Also würde mich reizen, wenn er wirklich mal so kommt, so nachdenken, dies und jenes, neue Strategien, mal wirklich am Boss mal 10, 20.000 mal wipen und dann den Erfolg endlich haben. Ich habe diesen scheiß Boss gelegt, ich habe endlich mal wieder was geschafft. So Erfolgserlebnis. Und nicht so, hier, geschenkter Loot. Diese Erfolgserlebnisse kann man auch noch haben, wenn man mit absoluten Vollnoobs in der Gruppe ist und dann so nach 5000 mal Vipen Boss gelegt hat. Sich allerdings beim 5. Mal fragt, warum schaffen die es nicht, auf den Button zu drücken. Ja, der Button. Aber wenn man aus gutem Grund vipet, dann, weil es einfach unglaublich schwer ist, das macht auch Spaß. Da kann man richtig, ja. Also dann, im TS Fun haben, wenn man sich einfach dann neue Strategien überlegt und wirklich so ein Boss eine Herausforderung ist, über die man Tage und Wochen diskutiert, bevor man ihn gelegt hat. Ja, also ja. Den schwersten Boss im SBTOR fand ich in Enter-Mannschaft, den Brückenboss, also den Boss auf der Brücke. Wir sind zusammen rein, noch keiner von uns war da, wir haben keinen Guide gelesen oder so. Und wir sind gerade 10-mal gewiped, ohne Scherz. Wir haben den immer so auf die letzten 10% gekriegt. Gehauen, aber es hat nicht gereicht und wir saßen im Test so, wir brauchen eine neue Strategie. So ein paar Strategien ausprobiert, bis wir ihn endlich tot hatten. Also das war schon cool, mal endlich mal wieder gefordert zu werden, mit selbst nachzudenken. Ja, dann bei Forsaken World gibt es ja die 24-Stunden-Weltbosse, an denen man ja auch teilweise 3, 4, 5 Stunden steht und weit, ne? Ja, mit denen man die man mit mehreren vollen Gruppen angreifen muss, für die man eine gewisse Strategie braucht und sowas. Das ist mal wieder ein guter Ansatz, nur leider ist das Spiel einfach dermaßen buggy, dass es kaum Sinn macht, das zu spielen. Ja, oder auch nochmal kurz auf Rift zurückzukommen. Die Risse, die da auch entstanden sind, immer random in allen Gegenden und die daraus und dann die Invasion, die dadurch entstehen kann, wenn man nicht alle Risse schließt. Das war auch noch ein sehr großartiges, sehr ausgereiftes Server-PvE-Event, das auch massig Spaß gemacht hat. Auch wenn man die ganzen Leute vielleicht nicht gekannt hat und nicht unter Elsa oder in der Gilde war. Aber es hat am Ende doch Spaß gemacht, mit dem gesamten Server auch mit der gegnerischen Fraktion auf einen Boss zu hauen. Das ist jetzt vielleicht auch eine Sache, die Guild Wars 2 wieder machen wird. Einfach dadurch, dass es Events gibt, die immer wieder auftauchen und die wirklich eine Bedeutung in der Welt haben. Dass man zum Beispiel eine Horde angreifender irgendwas, wenn man die nicht aufhält, dann erobern die eine Stadt nach der anderen und dann kann man nicht mehr questen, keine NPCs mehr anhandeln und so, weil die alle tot sind oder vertrieben sind und man kann in dem Gebiet nicht spielen und muss dann erst dieses Gebiet wieder freikämpfen, um überhaupt weiterspielen zu können. Das ist ja vielleicht wieder eine interessante Sache, die wird zwar viel gemeckert über Guild Wars 2, aber ich glaube, das ist eine Sache, die richtig machen, einfach. Oder wenn wir jetzt nochmal auf schwierige Raids zurückkommen sollten. Ich meine, jeder von euch war bestimmt in Ulduar in dem Raid. Ja, definitiv. Ulduar habe ich noch reingeschaut einmal. Ich finde, Ulduar ist meiner Meinung nach einer der besten Raids, die Blizzard jemals zusammengeschustert hat. Allein von der Atmosphäre und von der Boss-Taktik her. Weil Ulduar war auch immer noch schwer und man hat immer noch Movement und Skill gebraucht, und Klassenkenntnis gebraucht, um Ulduar zu schaffen, selbst mit ICC 25 HC-Equip. Okay, es war zwar nicht mehr so schwer, aber man hat trotzdem noch wipen können, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ja. Und das fehlt momentan. Wirklich diese Schwierigkeit. Man stellt sich einfach nur noch hin, bleibt auf einen Punkt und drückt jetzt zum Beispiel als Arcan-Mage nur noch die 1 und vielleicht ab und zu mal die 2 und mehr fährt seine mehr ist Erster im Schaden. Und das nimmt auch irgendwie den Spielreiz. Das macht langweilig. Also das Spiel macht sich selbst langweilig. Das Spiel macht sich so selbst uninteressant. Wenn das Spiel so auch zu einfach wird. Das ist ja eine Sache, die finde ich beim Verstärker-Schamanen schon wieder was besser. Der Verstärker-Schamane, der hat ja keine feste Rota, sondern eine Prioritätenliste. Das heißt, wenn Lava-Peitsche aktiv ist oder wenn man die nutzen kann, wird als allernächstes Lava-Peitsche genutzt und nicht irgendwie, was weiß ich, Erdschock oder Feuerschock. Also das finde ich auch besser gehandhabt als ja bei den meisten anderen DD-Klassen. Ja. Also was? WoW ist in meinen Augen mittlerweile viel, viel zu einfach geworden. Ja. Wie es momentan ist. Ja, das hört man schon irgendwie raus. Ja, ich will wieder richtig gefordert werden. Ja. Ich persönlich wünsche mir natürlich die BC-Zeit wieder zurück, weil das war irgendwie die angenehmste Zeit in WoW. Das stimmt wohl. BC hat ja, Spaß gemacht. Ja, WoTLK. Aber mit Phasing, bitte. ja. Was ich auch ganz gut fände, wäre, wenn die Skillbäume wieder geändert werden, sodass man sich wirklich einen individuellen Skillbaum zusammenschustern kann, der wirklich so ist, dass man selbst damit eventuell perfekt klarkommen kann. Und wenn den wer anders nutzt, der kommt damit überhaupt nicht klar, aber hat dann wieder seinen eigenen Skillbaum. Nicht so wie jetzt, wo es quasi für alle Klassen einen festen Skillbaum gibt, den man nehmen muss. Weil sonst macht man keinen Schaden, keine Heilung oder was weiß ich auch immer. Ja, ich habe halt früher immer geskillt, wie ich lustig war. Ich habe so mal meine Rota oder meine Fähigkeiten aufgeschrieben, die ich benutze und habe den entsprechend geskillt. So ist es nicht mehr, ne? So ist es nicht mehr, nein. Also, gehst jetzt quasi auf Curse Gaming und guckst dir deine Skillung an, nimmst die Skillung, schreibst dir auf, wie die Rota ist und musst dann die Skillung nehmen oder wie. Oder sonst sagt der Raidleiter, geh umskillen. Richtig. Ja. Und das wird ja jetzt mit Mob noch einfacher. Weil man hat ja keine Fähigkeiten mehr, die man skillt, sondern wie gesagt, nur noch Talente. Nur noch wirklich Talente. Oh, wow. Die auch zum Großteil wirklich nichts, also zum Großteil wirklich nicht viel bringen, meiner Meinung nach. Das klingt so, als wenn meine WoW-Pause doch noch was länger andauert. Komme ich dazu, würdet ihr WoW eurem Freund weiterempfehlen? Irgendwie so, probier's mal aus, so. Derzeit eigentlich nicht mehr und ich spiele auch nur noch aus dem einfachen Grund, weil das Zusammenspielen mit den Leuten bei mir aus der Gilde einfach so einen Spaß macht. Sonst wäre ich eigentlich auch schon bei WoW nicht mehr dabei. Ja, also genau ist auch bei mir aus. Ich spiele nur noch. Ja, mit. Und ich hatte schon ein Jahr WoW-Pause, weil immer jeder sagt, vom WoW kommst du nicht mehr weg, wenn du angefangen hast. Das kommt mir leichter an. Also ich finde das Aufhören viel einfacher als das Wiedereinsteigen in WoW. Richtig. Also ich war richtig im Arsch, als ich wieder angefangen habe. Ich komme rein, dann werfen die erstmal so Begriffe um sich und was weiß ich was, denke so, hä, was wollen die jetzt von mir? Ja. Also voll aufgeschmissen, wenn du nach einer Zeit wieder zurückkommst. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, so wenn ich dann meinen Char mal wieder einlogge, früher schön DPS gefahren, jetzt einlogge und so, ey, du Noob, geh mal raus aus dem Raid, so, denke ich mir so, okay, nee, ich hab halt da habe ich keinen Bock drauf. Kam on und ein Kollege hat zuvor geschrieben, ja, komm, also ehemaliger Offizier von meiner alten Gilde, komm, ich lass dich in die Gilde mit einladen. Ja, und gerade am ersten Tag, also mit Rolle Wiederauferstehung, Char auf 80 geschenkt gekriegt. Dann schnell 5 Level gelevelt und am nächsten Tag direkt Feuerlande gezogen worden, um wieder in das Game reinzukommen. Das fand ich dann schon gut, da haben sie ihm dann geholfen. Ja, das war nett. Also sowas gibt's nicht überall. Und halt alles, was an diesen Teilen für diesen Legendary-Stab getroffen ist, durfte ich in dem Raid auch gerade behalten. Ich glaube 7 oder 8, 25 Dingern. Hey. Ja, ich bereue zwar, dass ich damals nicht mit dem Dudu angefangen habe, aber naja. Ja, eigentlich haben wir jetzt sehr, sehr lang, fast eine Stunde über WoW geredet. Und wollte ich mal so die Leitfrage so stellen, in welchen MMOs seht ihr zurzeit Konkurrenz? Oder wo seht ihr euch in naher oder nicht allzu ferner Zukunft? In welchem MMO? Also, ich bin ja der festen Meinung, eine Konkurrenz für WoW wird es in dem Sinne nie geben. Eben, also WoW, da kommen und gehen die Spieler. Ich meine, mit Kata sind es zwar alle gegangen, aber einige sind wahrscheinlich doch wieder so neugierig, dass sie spätestens mit Mob wieder zurückkommen, sich das Addon anschauen. Also ein wirklicher WoW-Killer wird nur von Blizzard selbst kommen, wenn überhaupt. Ja. Ja. Der Meinung bin ich auch, weil meiner Meinung nach WoW hat über wie viele Millionen Abonnenten? Ich glaube 10 oder 11. Und da überhaupt ranzukommen, ist schon schwer. Aber was mich halt bei WoW stört, ist die Darstellung in den Medien. Ja, das stimmt wohl. Vor kurzem, zu diesem Breivik-Prozess, das habe ich Tatze schon gezeigt, haben sie auf Phoenix gesagt, und das ist Originalzitat, das könnt ihr auf YouTube nachschauen, WoW ist ein mittelalterliches Fantasiespiel, das in Europa spielt und das Ziel ist, Europa vor der Islamisierung zu retten. Und Europa ist die Allianz und die Horde, ja, ist die Israelisierung. Nein, Islam, Scheiße. Das sind die Muslime. Also das wird richtig interessant, wie die es darstellen. Müsst mal anhören. Oder die Staatsanwaltschaft hat gesagt, er hat einen Schar gespielt namens Dingsbums und hat einen Vor- und Zunamen gesagt. Als ob es in WoW Vor- und Nachnamen gäbe. Doch klar, mein Vorname ist Sternrufer und mein Nachname ist Perimoth. Also ist doch ganz klar. Ja, das ist echt lachhaft. Ja, ja und dann noch diese gesamten Dokumentationen über Spielsüchtige. Ja, diese. Oder das, ja, okay, das kennt ihr zwar alle, aber der RTL-Bericht über die Gamescom. Ja. Ja, Gamer stinken und so und alles. Ja. Mhm. Übrigens, Gamescom, wer ist dieses Jahr wieder dabei? Ich, definitiv. Ich bin die ganze Woche da. Ich bin schon allein deshalb da, weil ich mit aufbaue. Ja, du pennst bei mir und gut ist. Ich bin sogar dieses Jahr total auf Star Wars Freak und ich komme in meinem selbstgeschneiderten Sis-Attentäter-Outfit. Yay. Ich komme in meinem selbstgeschneiderten Gamer-Trouble-T-Shirt. Du verkleidest dich als Georg und dann passt die Sache. Und rasier mich extra nicht, falls eine RTL-Kamera da ist, aber die haben ja Hausverbot. Ja, und ich werde extra 3 Wochen vorher beim Sport das gleiche T-Shirt tragen, um denen das dann schön mitzugeben. Ich meine, in dieser Halle herrschen 40, 50 Grad und da sind, weiß was ich, wie viele Tausende von Leuten drin. Ist doch klar, dass man da schwitzt. So eine. Boah, ich kann mich wieder aufregen, ja. Ja, wie war das nach dem Konzert? Boah, ey, hier riecht's voll nach Schweiß. Ja, mein Also Schweiß nicht, mein Deo hat RTL mich darf nie damit nach Wacken. versagt. RTL darf echt nie nach Wacken. Ja. Ja, das, was war das nochmal? Mit 16 entscheidet man sich für einen Computer oder einen Rasierer. Irgendwann kommt jeder Jugendliche an die Frage, kaufe ich mir von meinem Taschengeld jetzt ein Computerspiel oder einen Rasierer? Ich habe beides. Ich auch. Und wer nicht? Weil so ein Nassrasierer kostet 15 Euro. Und ein Computerspiel 60. Noch nicht einmal. Es gibt genug Spiele, die Pyramide. Ich meine, das stört mich auch. Es geraten zu viele gute Spiele in Vergessenheit, weil die ganzen Grafikkuren, Entschuldigung, dass ich sie so nenne, nur noch auf Grafik aus sind. Die Monkey Island. Story geht einfach weg. Die ganze Ja. Zelda-Reihe war Ja. überaus genial. Pokémon Rot und Blau war auch noch gut. Ich meine, Definitiv, ja. 2D-Grafik ist doch scheißegal, solange das Spielen Spaß macht. Das Das finde stimmt. ich ja auch wieder an Minecraft ziemlich gut, weil die scheißen wirklich auf die Grafik. Da geht es einfach nur darum, um den Spaß am Spiel. Und das finde ich an dem Spiel wieder gut gelungen. Und ja, ich meine, es spielen ja sehr viele Menschen Minecraft. Obwohl der Hype mittlerweile Ja, auch wieder Minecraft, gerumen das macht ist. Spaß. Hab ja gerade vorhin noch gespielt. Na gut, hast du nicht, warst irgendwie, was weiß ich. Ich war erst im Essen und danach ging gar nichts mehr. Ich kam wieder in WoW rein, da stand dauernd keine Rückmeldung und TeamSpeak ging auch nicht mehr, stand auch keine Rückmeldung. Dann habe ich das Kauf unter Abend gegessen, dann habt ihr Pech gehabt. Musste die Runde nicht klarkommen. dir einen neuen Rechner. Genau. Nee, der stand, glaube ich, zu lange in Energiesparmodus, tu mach ich wieder an und naja. Notebook ist schon seit 3 Wochen im Energiesparmodus. Bei Minecraft bin ich mittlerweile auch ziemlich überfordert. Ich habe das damals angefangen zu spielen in der Alpha 1.12 war das. Und was sich seitdem getan hat, ist einfach unglaublich, was es da jetzt für Möglichkeiten gibt. Da ist die Hölle dazugekommen, jetzt der End und Und es gibt ja jetzt auch mittlerweile Spieler, die konnten aus Redstone ganze Rechner zusammenstellen. 16-Bit-Rechner, die binäre Zahlen ausrechnen und wiedergeben können. Das alles nur durch 32 mittlerweile Redstone. sogar. Bitte? 32-Bit sogar mittlerweile. Boah. Na klar, es ist alles gegeben, du kannst ein- und ausschalten. Im Grunde genommen, mehr macht ein Computer nicht. 0 und 1. Ja. Ich schaue auf YouTube immer bei jemandem, der solche Großprojekte mit Redstone baut, der heißt Minecraft-Experte.de. Den kann man hier mal erwähnen, da kann man sich das auch mal angucken. Das ist ziemlich cool, was der so alles baut. War das der, der Orgrimmar nachgebaut hat? Nee, der baut keine Städte nach, sondern der baut wirklich Maschinen, die Ach so. Maschinen, programmierbare Maschinen, die verschiedene Funktionen erledigen und sowas. Das ist der Wahnsinn. Ja, das war nämlich, ich bin, habe Minecraft nie gespielt, werde es auch nicht spielen, aber ein Bild hat mich beeindruckt und zwar war da jemand, der hat ganz Orgrimmar mit Minecraft nachgebaut. Also, das war wirklich beeindruckend. Ja, aber da sieht man, dass Grafik gar nicht das Wichtige ist, sondern einfach die Möglichkeiten, ja, mit der eigenen Fantasie irgendwas zu gestalten. Dass je weniger Vorgaben man hat, desto mehr Spaß macht das Spiel eigentlich. Umso mehr man die eigene Fantasie anstrengen muss. Ja, Ja. das spricht halt nicht den Mainstream an. Der Mainstream will Call of Duty. Ich meine, die haben dreimal dasselbe Call of Duty rausgebracht, nur mit anderen Namen und anderer Story. Aber an sich ist es dreimal dasselbe Spiel. Und dreimal wurde es gekauft. Ich habe es nie Und gespielt, immer keine mehr und Ahnung. immer mehr. Das stimmt wohl, ja. Und das wollen die Leute sehen. Die wollen einfach nur noch ein Call of Duty. Fertig aus. Also ja, zumindest der Mainstream. Ich finde es schade, weil ich als Zelda-Spieler, Pokémon-Spieler und der Spieler, der grandiose Spiele mit grandioser Story gespielt habe, die einfach in Vergessenheit geraten sind, weil sie, okay, sie sind alt, aber es sind immer noch tolle Spiele. Das stimmt. Warum ist die Grafik so ausschlaggebend? Tales of Phantasia, Mega Man, alles wunderbare Spiele. Ist halt nur SNES, SNES, genau. Hast du von Tales of Phantasia die Gamecube, den zweiten Teil gespielt, Tales of Melody? Nein. Der war auch super. Ja, oder welches Spiel ich auch damals sehr gut fand, war Sacred. Und hab mich auch total auf den zweiten Teil gefreut. Und fand dann erstmal ganz cool, dass da eine relativ gute Grafik war. Und als ich dann aber 10 Minuten gespielt habe, habe ich gedacht, okay, das deinstallierst du jetzt wieder und schmeißt Sacred wieder drauf. Mein Lieblingsspiel damals war ja unter anderem Baldur's Gate, The Dark Alliance. Das war noch relativ gut, hatte eine super geile Grafik. Die Story war annehmbar, zwar nicht perfekt, aber annehmbar. Und eine Handlung, die man nachvollziehen konnte. Also es war das erste Spiel, was ich damals mit guter Grafik gespielt habe, sagen wir es so. Also, wenn ich jetzt mein Lieblingsspiel 2012 oder den letzten 3-4 Jahren wählen dürfte, wäre es ganz klar die Mass Effect Reihe und die Dragon Age Reihe, weil BioWare hat da wirklich zwei grandiose Spielereien aus, entwickelt. Ich finde es zwar schade, wie Mass Effect 3 jetzt geendet ist, aber egal, es war ein super Spiel. Ja, da sind wir schon beim richtigen Thema. BioWare quasi zusammen mit EA, SWTOR. Da wollte ich auch nochmal gerne drauf zu sprechen kommen, was da so eure Erfahrungen sind. Merlin hat ein Level 12 Char gespielt und was haben dich denn die ersten 12 Level so begeistert oder was war nicht so toll? Wie kamst du zu dem Spiel, sowas? Also ich bin zu dem Spiel gekommen durch ja mehrere Freunde von mir, die das spielen. Und das Erste, was mich erstmal total begeistert hat, ist eigentlich die Storyline in dem Spiel. Also es ist wirklich noch eine Story, die man quasi abspielt und die man auch nachspielen muss und wirklich mit Videos. Und das halt die Quests, dass man da so eine gewisse Möglichkeit hat an Antworten. Mhm. Ja, das ist halt die typische BioWare-Handschrift. Das kann halt, sowas kann halt nur BioWare schaffen, niemand anderes, meiner Meinung nach. Aber BioWare, ich bin ein richtiger Fan von dieser Spieleschmiede. Ja, das ist, für mich ist SWTOR das erste BioWare-Spiel, was ich jetzt in der Hand habe. Muss ich ehrlich zugeben. Ah, da hast du was verpasst. Also, für mich auch. Also, du musst mindestens mal Dragon Age Original anspielen, weil Dragon Age 2 ist ein bisschen blöd geworden, muss ich zugeben. Und halt Mass Effect, definitiv. Ja, was man halt feststellt, ist, dass BioWare sich total verändert hat, seit es in EA-Hand ist. Das sieht man an Dragon Age 2, was quasi nur noch was Konsolen optimiert ist, wo man eigentlich nur noch in einer Stadt spielt, anstatt in dieser ganzen großen Welt, wo man von verschiedenen Gebieten herreisen konnte, wo es so viele, ja, es gab so viele Geschichten, die nebenher passiert sind, die überhaupt nichts mit der Hauptstory zu tun hatten und sowas. Und das fehlt alles in Dragon Age 2 und Mass Effect 3 merkt man auch irgendwie, es ist zwar absolut episch inszeniert, allein so der Anfang, wo diese riesigen Roboter da rumlaufen, wo man sich einfach nur noch denkt, so, wow. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann noch in 3D spielt, hat das nochmal einen ganz anderen Effekt. Also ich habe es in 3D gespielt und es war ein Hammer. Mit 3D-Brille und sowas? Ja, mit 3D Vision. Nvidia-Werbung. Alles klar. Das und dann kostet dann 5 Euro Werbungsgebühr. Überweisen bitte per PayPal. War ein Scherz. Weiter im Text. Ja, wo war ich denn? Ach ja. Aber es ist halt das erste Drittel, was einen nochmal so mitreißt und dann wird Mass Effect 3 irgendwie Ja, es erfüllt nicht die Erwartungen, die man hatte. Man wollte ein absolutes episches Ende. Und Dass man am Ende überhaupt nicht hinbekommen hat ja. und das jetzt auf regen Protest stößt. Aber BioWare hat ja schon zumindest eine bessere Erklärung des Endes versprochen. Ja, wir wollen es auch nicht spoilern. Nee, spoilert man nicht. Vielleicht spiele ich es ja doch noch irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin persönlich enttäuscht von dem Ende. Ja, was mich an Mass Effect 3 auch so ein bisschen aufgeregt hat, ich habe noch die Speicherstände von 1 und 2. Und ich habe hab am Ende von 2 alles zerstört. Sag jetzt nicht warum und wie, das müsst ihr selbst spielen, aber ich habe halt alles zerstört. Wer das gespielt hat, weiß, was ich meine. Und das spielte halt, obwohl ich meinen Charakter importiert hat, bei 3 keine Rolle mehr. Die Entscheidungen von 1 hatten bei Mass Effect 2 noch viel größere, also viel mehr Bedeutung als von 2 auf 3 jetzt. Das war auch ein bisschen schade. Ja, Aludose. Du hast ja auch mehrere 50er in SWTOR, ne? Zwei, ja. Zweistellige. Sagst du gerade nochmal die Klassen? Das war einmal ein Kopfgeldjäger, ein Söldner und ein Sith-Inquisitor, eine Hexe. Ja, welcher Char war zuerst da? Hexe. Die Hexe. Warum Ja. hast du mit der High-End-Content gemacht oder direkt den Twink angefangen? Bitte nochmal, ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Hast du mit der Hexe High-End-Content gemacht, also graded Nee, also. High-End-PvP, oder hast du direkt Twink angefangen? Nee, also ich muss sagen, das Endgame des Motor habe ich nie als Ziel gesetzt und werde ich mir auch als Ziel wirklich nicht setzen. Da muss ich dir zustimmen. Ich möchte einfach nur mal die Story von jeder Klasse erleben und das ist so mein großes Ziel. Und dann vielleicht werde ich mich mal hinsetzen und was Größeres machen, aber mein Ziel ist es jetzt erstmal die ganzen Storys kennenzulernen, weil da. Ja, da spricht mir jemand aus der Seele. Red weiter. Ich komme Ja. gleich zu dem, was ich sagen will. Ja, das ist eigentlich das Große und Ganze. Mich interessieren da wirklich die Story und die wirklich sehr gut inszeniert und gemacht ist von Oh BioWare. ja, die sind, also bis auf den Definitiv. imperialen Agenten sind eigentlich alle Stories total episch aufgebaut. Und ich muss sagen, ich bin ein kleiner Twinker. Ich habe quasi jede Klasse und fast jede Unterklasse mindestens schon auf Level 30 gezockt, um einfach nur die Storylines mitzubekommen. Und man merkt, wenn man die anderen Klassen spielt, auch schon diverse Parallele. Und ich muss sagen, ich bin sowas von desinteressiert am High-End-Content, an Raiden und High-End-PvP. Was soll ich mich da stundenlang abmühen, wenn ich mir einen Twink machen kann und lieber diese geniale, epische Story mir angucken kann, durchspielen kann und miterleben kann? Weil das hat für mich nochmal so wirklich nochmal die Charakteristik eines Rollenspiels. Und es macht halt einfach unglaublich viel Spaß. Und ich habe mich jetzt schon mit mehreren aus der Gilde und so, aus meinen Gilden unterhalten. Die sind alle quasi derselben Meinung. Und auch wenn BioWare den High-End-Content meiner Meinung nach so ein bisschen verkackt hat, die Storylines haben die richtig geil gemacht. Es lohnt sich meiner Meinung nach mindestens einen Charakter mal auf Stufe 50 zu ziehen, allein wegen der Quest. Wenn ich jetzt mal ein kleines Resümee ziehen darf zu SWTOR ist, BioWare sollte sich nicht so auf den High-End-Gaming-Content konzentrieren, sondern eher ein Spiel für die Story-Liebhaber machen. Ja. Wie sie angefangen haben, auch schön weitermachen. Und halt solche kleine Events einbauen, wie sie jetzt zum Patch eingebaut haben. Ja, das war lustig. Da habe ich auch ein schönes Video hochgeladen. Könnt ihr euch ja mal angucken. Rakul-Seuche, oh mein Gott, what the fuck? Run away. Ja, was BioWare halt genau richtig gemacht hat eigentlich bei Sporter, ist, dass die diese Story in Kapitel unterteilt haben und es kein echtes Kapitel, also kein echtes Ende dieses Buches gibt, sondern dass die einfach weitere Kapitel anhängen können. Das heißt, sie können diese Story, anstatt ein High-End-Content zu machen, wo es dann nur um Epics farmen und Raiden geht, können die auch hingehen und diese Story einfach ja mit Patches weiterführen. Ja. Die Möglichkeit gibt es ja. Und Ja, vielleicht das sollten haben die die auch auch. vor. Obwohl die ganzen Analysten von EA gesagt haben, der Abonnentenschwund kommt von dem fehlenden Endgame oder den schlechten Endgame, was totaler Quatsch ist, finde ich. Also Weil ich ich. sag's mal so, bei mir, wie ich das mit erlebe auf der imperialen Flotte, waren jetzt Samstag 40 Leute online, auf Republikseite waren 12 Leute online. Und wenn man da High-End-Content machen will, dann sucht man 4, 5 Stunden und der Raid dauert dann nicht mal so lange wie die Wartezeit. Also Also, da müssen die was ändern. ich kann da jetzt so vom Mem-Server sprechen. Waren vorhin noch für 300 Leute bei der Imperialen Flotte. Welcher Server spielst du? Oh, muss gucken. Ich glaube, ich komme mal vorbei. Oh Gott, das wir nie merken. Ja, also es ist vom Spielerschnitt her wirklich richtig dürftig. Also da, genauso wie Illum, die Open PvP, der Planet da, ja, man kann mit der gegnerischen Fraktion schreiben und spricht sich ab, wer man tappt, weil zu wenig Spieler da sind, um eine ordentliche Schlacht zu führen. Das ist auch schon traurig. Also, was das angeht, könnten sie ja eventuell dann mal ein paar Server Server zusammenlegen. auflösen, sag ich mal, Ja. oder zusammenlegen, weil das ist auch das, was wir, wie ich finde, bei WoW mal machen könnten. Oh Weil ja. Amantul ist ausgestorben. Er hat natürlich den Vorteil, wenn du hier in einem Raid bist, wo du random bist, da hast du dich zu benehmen, weil ansonsten war es das auf dem Server, weil wirklich jeder jeden kennt. Aber wenn du dann 8 Stunden suchst, um ein Raid zusammenzukriegen und dann sagst, nee, es hat keinen Sinn mehr, dann macht es auch keinen Spaß. Das stimmt. Ich kann jetzt nur von Ulrua meine Meinung abgeben. Bei Ulrua ist es so, am Mittwoch und Donnerstag, vielleicht noch Freitag, ist es ein bisschen voll, aber ab dann ist es wieder gehende Leere in OG. Weil dann hat man die Inis durch, LFR durch und dann hat man keinen Bock mehr zu zocken und dann Ende. Ja, genauso bei mir im Moment mit SWTOR. Ich logge eigentlich wirklich nur noch einen zum Trinken, mein Juggernaut und meine zurzeit Revolverheldin. Und ja, ich logge meine 50er ein, sag mal kurz der Gilde hallo, wie geht's, und bin dann später wieder weg, weil da einfach, ja, selbst die Gilde ist zurzeit am Auflösen, sage ich's mal so direkt. Hat keiner mehr Lust. Vor allem der Server, die haben wir ja im letzten Podcast, die kennen den Podcast ja leider nicht, haben wir schon drüber geredet, über das Balancing-System, kam wirklich auf die Idee, mal so Server-Zusammenschluss oder wenigstens ein Server-intern Dungeon-Tool. Und wir haben weiter spekuliert und Dementius und ich haben eine Wette laufen um eine Kiste Bier, ja, dass Star Wars The Old Republic innerhalb der nächsten wie viele Monate? Du 4 Monate? sagtest November 2013, ich sagte, dass das schon dieses Jahr Weihnachten angekündigt wird und dann wahrscheinlich im Frühjahr umgesetzt. Free to play. Free to play, Ja. ja. Ich bin persönlich einer, der kritisch Free-to-play-Titeln gegenübersteht. Ja, ich Ja, ich bin auch. auch. Wir sehen das nicht positiv. Wir sehen das beide nicht Also. positiv, sondern wir fürchten das, weil ja, Also wenn man die. wenn's so kommt, bin ich definitiv raus. Also ich gucke jetzt mal, wie viele bei uns online sind. Also bei Illum, wir haben gerade 23 Uhr, sind 10 Leute auf Illum. Ja. Der Server heißt in übrigens Jedi Tower. Ja, habe ich mir gedacht, Jedi Tower. Habe ich dir nicht gesagt, Dementius, da sind viele. Sollen wir nicht lieber auf den Server gehen? Guck ich mal bei der Imperialen Flotte jetzt einfach mal nach. Da hat man schon SWTOR auf einer SSD und dann jetzt immer noch so lange, meine Güte. Und hier sind 180 um 23 Uhr. Also, ich denke, der Server ist mehr als nur gefüllt. Hier. Klingt gleich gut. Also wir sind ja zurzeit auf Restoration Zone und ich mit dem anderen Charakter wirklich noch auf Murka irgendwas Orchid, und da ist tote Hose. 190. Oh, es steigert sich. Wie ist es, habe ich das richtig verstanden, dass man insgesamt 10 Charaktere machen kann in SWTOR? Du kannst pro Realm jeweils deine Charaktere voll machen, aber ich glaube, das Maximum war bei 16. Um kurz 16. dazwischen zu reden, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich muss morgen um 5 raus. Gute Nacht, Tatze. Mach's gut. Ciao, Tatze. Bis dann. Ciao. User disconnected from your channel. So, Tatze hat mich auch in Skype geaddet, ne? Hoffe ich doch mal. Oder hat jemand von euch regelmäßig Kontakt, dann können wir ihm nämlich den Link zukommen lassen, wenn es uploaded ist. Adu-Dose, du hast regelmäßig Kontakt zu Tatze, oder? Ja. Hast du mich schon in Skype, Adu-Dose? Noch nicht, nein. Ich schick dir mal gerade meinen Skype-Namen. So. Okay, werde ich dann mal machen. Werde ich aber dann auf meinen Trash-Account schieben, weil ich trenne das ein bisschen. Naja. So, ist an. Also, ist notiert. Gut. Ja. 23:05 am 2.05.2012. Hat Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, wir haben viel beredet, haben viele Informationen bekommen, viel Austausch gehabt. War informativ. Dementus, hast du noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen willst? Nö, nicht mehr, nein. Nein, nicht mehr, gut. Ja, dann würde ich mich mal bedanken bei Merlin Akaperi und bei Aludose. Warum macht mir der Name so Probleme? Ja, was macht man viele? Wer macht da auch Probleme? Nimm mich einfach Alu. Alu, okay. So, ich danke euch beiden fürs Mitmachen, war nett. So. Hat mir gefallen, so. Ja, hat ja, Spaß gemacht. Gut. Ja, hat Spaß gemacht, gerne wieder. Ja, und dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast, liebe Community, und sagen bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, ich bin tschü. Ja, wollt ihr noch ciao, Grüße ciao. Loswerden, Alu und Merlin? Ich grüße alle, die ich kenne, meine Mami, meine Papi und Philipp Rösler. Nee. Nee, wirklich nicht. Rösler, raus! Lakritzverbot. Ja. Und meine Oma Hide, die ich 93 oder so. Oh, du musst ja auch noch mal besuchen gehen. Na nee, ist doch Philipps Oma oder keine Ahnung. Ich würde ganz gerne noch meine WoW-Gilde Kollektiv der Horde grüßen. Ja, getan. Gut, Dementius, dann würde ich mal sagen, wir lösen die Runde auf. Und ja, sagen goodbye. Gute Nacht. Ciao. Ciao, ciao.